Kapitel 2, Übung A22. In der Cafeteria. Hören Sie den Dialog. Markieren Sie richtig oder falsch. Was trinken Sie, Herr Heinemann? Kaffee, bitte. Bitte sehr. Danke. Geht Ihr Drucker jetzt? Ja, er funktioniert. Ich kann drucken. Wie finden Sie Marburg, Herr Heinemann? Marburg ist eine schöne Stadt. Das finde ich auch. Was machen Sie am Wochenende? Am Wochenende fahre ich nach München. Ich spiele dort im Universitätsorchester. Wir haben auch ein Universitätsorchester hier. Welches Instrument spielen Sie? Klavier. Und Sie, Frau Herzberg, spielen Sie ein Instrument? Ich spiele ein bisschen Gitarre. Können Sie gut singen? Wir suchen noch eine Sängerin für unser Orchester. Nein, ich kann nicht singen. Ich spiele gern Volleyball oder Fußball. Ich bin ein sehr schlechter Fußballspieler. Spielt Ihr Mann auch Fußball? Natürlich. Mein Mann kommt aus England. Ach so. Und welche Sprache sprechen Sie zu Hause? Englisch und Deutsch. Frau Herzberg, Sie spielen Fußball und Sie rauchen? Ja, aber nur 5 bis 6 Zigaretten pro Tag. Und Sie? Rauchen Sie? Nein, ich bin nicht Raucher.